TV-Sauce, als ob wir die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr ruhigen Süßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Zim Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute wieder einmal aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es Mittwoch, ein richtig schöner Sonnentag, den ich am Rhein hinter dem Lörricker Schwimmbad genossen habe. Wenn mich jemand fragt, wo ich denn da gewesen bin, antworte ich immer, ich war auf den Malediven. Einen ähnlich schönen Sandstrand findet man noch hinterm Hafen, genauer gesagt hinter der Lauchswart. Aber vom Lörricker aus sieht man eben auch ein Stück vom Stadion, wo sich ja am Wochenende wieder einmal die Fortuna um Punkte bemüht. Machen wir uns nichts vor, aber es wird schon ein Endspiel gegen Hoffenheim, eine gute Truppe, für die es allerdings nicht mehr um allzu viel geht. Zu denken, man hätte gegen Leipzig oder Dortmund vielleicht den Hauch einer Chance, halte ich mit Verlaub gesagt für ein wenig vermessen, außer die Leipziger haben mal eine Schwächeperiode, aber mit dem 4:2 nach einem 1:0 Rückstand in Köln haben sie wieder einmal gezeigt, dass sie ganz oben in der Tabelle bleiben wollen. Es ist ehrlich gesagt keine Schande, gegen solche Teams wie auch zuletzt bei den Bayern zu verlieren, aber Fortuna sollte bei der Gelegenheit auch ein wenig an das Torverhältnis denken. Eines wünsche ich mir natürlich schon, dass die ganz miese Bilanz gegen Leipzig zu Ende geht. Denn Fortuna hat bis auf ein Unentschieden in Leipzig gegen die Brausebrüder nur verloren. Vielleicht kann man diesen Bann ja einmal brechen. Aber der Reihe nach. Jetzt kommt erst einmal Hoffenheim und noch davor, nämlich jetzt, hört ihr die Musik, die ihr sonst nirgendwo so hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Can be a warrior, a rogue, even a mage. You should like it here. You should like it here. You've come to the right place. If you want a journey through time and space, it's an adventure. It's like a dream. It's a place where you'll find peace. A place where you'll find peace. And finally make it to the top. You have to give it all you've got. Nothing should ever make you stop. You have to leave it all behind. The fun and passion. You have to find the strength to go on anyway before you fall astray. Monsters on the Your quest has just begun. Your quest has just begun. 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo Sie, was rufen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, hier steht doch, Taxi, Ruf 34, 34. Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flinger Nord. Martha, mach doch mal den Klapperkasten aus. Gleich kommt ein guter Film. Was läuft denn, Herbert? Mein Schnauzer mit dem kalten Partner. Ach, den kenne ich schon. Lass mal lieber den CD-Player laufen. Martha, seit wann hörst du denn diese exotische Musik? Was denn für exotische Musik, Herbert? Sonst hörst du doch immer Sachen von dem Erich Clapton oder der Johanna. Rihanna heißt die Dame, Herbert. Ja. Und Eric Clapton hörst du doch auch gerne. Vor allen Dingen früher, da war ja Let It Grow nicht nur dein Lieblingslied, aber jetzt hörst du ja eher Tote Hose. Martha, das kommt, weil du mir zu oft sagst, Herbert, wir könnten ja auch mal wieder, ja, was soll ich denn noch machen als Müll runterbringen, immer dran gehen, wenn es klingelt und dann auch noch die akustische Folter ertragen. Ha? Was ist das? Die Söhne Ägyptens? Das ist spanische Folklore von der Gruppe Carmen. Carmen, so ist das, die Klapper da mit die Disketten. Kastagnetten, Herbert, Kastagnetten. Kastagnetten in Kastanbier wäre mir lieber. Ich hol mir jetzt auch hin. Und bring dir gleich etwas aus der Apotheke mit. Wie, was? Lass dir dort ein Medikament gegen eine Pilzinfektion geben. Was? Pilzinfektion? Ich hab nix an den Füßen, Olle. Eine Turnierpackung Aspirin und ein Mittel gegen Übelkeit. Du alle Schrippe, du! Herbert. his white round chin. Screwed again and again. To find out the men of his lost night dream. Memories seeping through. que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir. Venga, que pide música. Cada no música os trigo nos al pibi, va la ingola. Y música os trigo nos, pues va. Herbert, die schwarzen Hemden stehen dir überhaupt nicht. Wie, wa? Na, man sieht immer, wenn dich ein Fisch gestreift hat. Wa? Wie? Na, wegen der ganzen Schuppen, Herbert. Du hast aber auch extrem große. Das kommt bestimmt davon, weil du morgens immer heimlich Zahnpasta isst, um besser zu riechen. Ja, meinst du? Ja, natürlich, Herbert. Wenn du was aus der Tube auf deine Finger drückst, dann bleibt doch immer ein wenig unter den Nägeln hängen. Und wenn du dir dann danach mit den Fingern durch dein güldenes Haar fährst... Sag mal, hast du was genommen, Olle? Herbert, du erkennst manchmal die Zusammenhänge nicht. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum du in allen 5 Friseurläden auf der Hüttenstraße Hausverbot hast? Na, weil die alle mir eine halbe Blätter gesehen haben und dachten, das wäre ansteckend, sozusagen. Ansteckend, die Glatzenpest. Nein, Herbert, weil die alle dachten, du wolltest eigentlich zum Zahnarzt, um für eine medizinische Zahnpasta-Reklame zu machen. Herbert Med 1000, die können sie sich in die Haare schmieren. Du alle Schuppe, du! Herbert. Must be something wrong with me. I can see somehow clean for you now. Hate and I can sense your shame. all your little lies. For what they are, for what they need, I can really see. So near, so far, so close beside. Strange way. Anderson Wimperer, Junkie Oyamades. Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Martha, kickst du schon am frühen Morgen wieder den Tschernobyl? Der Mann heißt Tscherno Jobatai, Herbert. Schalt doch mal um, was kickst du denn morgen früh schon die Magazine nur mit Mord und Totschlag? Die sind sehr informativ, Herbert. Was willst du denn unbedingt sehen? Na, schalt doch mal um, da kommt ein Spielfilm mit dem Morgen Freeman. Aha, und übermorgen Prison Woman. Was? Und nächste Woche Remand Child. Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert. Mach mir Trut an.